Die Amerikanerin Nicole Kidman brachte am Mittwoch Glamour auf den roten Teppich, als in Cannes die 67. Filmfestspiele eröffnet wurden, mit dem Film, in dem Kidman Grace Kelly spielt. Grace of Monaco. Über diesen Film haben wir hier in Fazit ja schon ausführlich gesprochen. Jetzt bestimmen die großen Autorenfilme das Geschehen in Cannes. Mit dabei ist auch Altmeister Mike Lee. Er stellte heute seinen Film Turner vor. Ein Film über William Turner, den Mike Lee für einen einzigartigen, tiefgründigen und spirituellen Maler hält. He painted something that was dramatic, sublime, profound, spiritual. And that's what's fascinating about it, why I wanted to make a film about him, given that he is also a vulnerable, three-dimensional, imperfect human being. Aber bei allem Genie, so Mike Lee, sei Turner eben auch ein verwundbarer Mensch gewesen. Für uns ist in Cannes auf dem Festival Anke Lewicke. Frau Lewicke, Sie haben den Film ja bereits gesehen. Warum hat sich denn Mike Lee diesmal für diesen historischen Stoff interessiert? Er ist ja einer, der sich normalerweise eher in der Gegenwart tummelt. Was hat ihn an Turner gereizt? Ja, Mike Lee ist ja ein Regisseur, der seine Figuren immer sehr präzise in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld skizziert. Und man muss sich diesen Film eher wie ein Werk über eine Epoche vorstellen. Also man folgt dem Maler durch das England der frühen Industrialisierung. Der Film beginnt so um 1830. Und mit Details des damaligen Alltags macht er uns eben diese Zeit Mike Lee sehr präsent. Also da geht man auf den Markt, da werden noch Schweinsköpfe verkauft, da beklagt sich der Farbenhändler, dass er die Rattenplage in seinem Laden hat. Die Haushälterin von Turner hat die Krätze. Der Kleidung sieht man an, dass sie wirklich nicht alle Tage gewechselt wird. Und gleichzeitig bekommt man aber auch mit, dass England eine Klassengesellschaft ist. Immer dann, wenn Turner in die Königliche Akademie geht, dann wird auf einmal das Licht ganz hell, dann sind die Räume ganz sauber, dann werden auch andere Sachen getragen. Und die Bilder, die dort ausgestellt werden, die haben aber gar nichts mit dem Alltag zu tun. Und mit diesem abrupten Lichtwechsel, Szenenwechsel, Schauplatzwechsel und den verschiedenen Texturen gibt Mike Lee dieser Epoche wirklich ein Bild. Und das Licht spielt ja auch in William Turners Bildern eine unglaublich wichtige Rolle. Dieses gelbe Sonnenlicht, wirklich durch die Bilder durchflutet. Ist nun auch der Film von einem solchen Licht geprägt? Der Film ist immer wieder von einem solchen Licht geprägt. Also man geht eben auch mit Turner durch die Landschaft und alles. Also da schaut man sich schon gerne an. Und gleichzeitig kriegt man aber eben auch mit, dass diese Gemälde ein Kontrast zu der rauen Wirklichkeit Englands jener Jahre gewesen sind. Und was erfährt man über William Turner als Mann? Ja, darüber erfährt man dann noch ein bisschen wenig. Also man erfährt über ihn als Künstler eigentlich für mich zu wenig. Als Mann erfährt man dann doch einiges, nämlich dass er ein Lebemann war. Und er kriegt noch eine sehr schöne Liebesgeschichte in diesem Film in seinen alten Jahren. Die ist auch sehr schön erzählt, aber trotzdem gehen für mich die verschiedenen Ebenen dieses Films eben nicht zusammen. Einmal ist es eben ein Epochenporträt, einmal eine Liebesgeschichte. Aber der Künstler Turner kommt mir eigentlich zu kurz. Also das Wesen seiner Kunst. Man sieht nicht, wie er auf die Welt blickt, sondern man sieht ihn einfach nur, wie er einfach schaut. Und ich glaube, das ist das Verfahren, was dann auch Mike Lee gewählt hat. Also er guckt diesem Künstler mit seiner Kamera ins Gesicht und er will wissen, was sieht dieser Künstler, was wir nicht sehen. Und ich glaube, das macht er deshalb, weil er einfach so einen Respekt vor dieser Kunst hat und weil er auch weiß, dass Kunst ihre Geheimnisse hat. Aber diese Geheimnisse versucht er auch gar nicht zu ergründen und das finde ich vielleicht ein bisschen schade. Da klingt tatsächlich Enttäuschung durch. Zu Gast ist in Cannes auch der kanadische Autorenfilmer Atom Egoyan, der einen Thriller um einen Kinderpornoring vorstellt. Lohnt sich dieser Film vielleicht etwas mehr? Ach, da gab es lange Gesichter nach der Vorführung, kann ich nur sagen. Ich meine, Atom Egoyan ist hier ja auch ein so Stammgast und so ein Meister des psychologischen Thrillers. Und seine Filme sind ja immer so filmische Kreuzworträtsel, die auch immer ganz viele Zeitebenen haben, wo sich so Biografien spiegelbildlich miteinander verbinden. Und dieses Mal geht es eben um diesen Pornoring im Internet, gleichzeitig aber auch um ein verschwundenes Mädchen, das seinen Eltern immer wieder Zeichen gibt. Aber das Ganze ist so überkonstruiert. Dann gibt es auch noch eine unglaubliche Musiksoße, so überladene Bilder von Schneelandschaften, die so symbolträchtig sein sollen. Einen völlig lächerlichen Showdown. Ich kann nur sagen, ich sehne mich da nach Kommissarin Lund in ihrem Norweger-Pulli zurück. Die Gefangene so heißt dieser Film von Atom Egoyan, der Sie auch nicht überzeugt hat. Wenn das also zwei Enttäuschungen waren, Filme, die jetzt Ihren Erwartungen, Frau Lewicke, wirklich nicht gerecht wurden, müsste man dann eventuell fordern, dass Cannes mehr auf Entdeckungsreise geht, neue Namen wirklich auch entdeckt? Ja, sollte man mal drauf hoffen. Das kommt auch noch in den nächsten Tagen. Aber es gab dann doch noch einen Film von einem Dauergast, der mich dann hier überzeugt hat, und zwar von dem Türken Nuri Bilge Ceylan. Der war schon mehrmals hier im Wettbewerb, und bei diesem Film wusste ich auf einmal, oder als ich ihn gesehen habe, warum die Künstler, die Regisseure so gerne nach Cannes kommen. Also es war die Gala heute Nachmittag, und wenn dann der Regisseur mit seiner Crew reinkommt, dann gibt es erstmal Standing Ovations. Die fühlen sich hier einfach willkommen, und dieser Film dauert 3 Stunden, und 3 Stunden lang ist auch konzentrierte Stille im Saal, obwohl es wirklich ein sehr ruhig erzählter Film ist. Aber man spürt, dass das Publikum sich so richtig reinguckt, und das ist eine Geschichte, die spielt irgendwo in der Provinz in der Türkei. Dort betreiben Intellektuelle aus Istanbul ein Hotel, und das sind so verschiedene Generationen, die tragen auch ihre Generationenkonflikte aus. Gleichzeitig haben sie aber auch Probleme mit der einfachen Landbevölkerung, die sich ausgebeutet fühlen. Natürlich trifft hier auch die Tradition und Moderne aufeinander, und dieser Film ist dann zusammen in diesen 3 Stunden ein Gesellschaftspanorama, und man spürt eben, dass die Türkei aus ganz verschiedenen Mikrokosmen besteht, die längst einfach keine gemeinsame Sprache mehr miteinander sprechen. Also da dann doch etwas, was Ihnen gefallen hat. Ja, und Standing Ovations nach der Vorführung. Anke Lewicke ist unsere Kritikerin in Cannes. Vielen Dank, Frau Lewicke. Und das Festival, das läuft noch bis zum 25. Mai. Und wir beobachten es in Fazit natürlich weiter.